Seite 56, Abschnitt Nummer 7. Der Galaterbrief von Paulus. Is also one of those books that one of those letters that was written by Paul to combat. Dieser Brief ist auch einer von denen, die Paulus geschrieben hat, um ein bestimmtes jüdisches Denken zu bekämpfen, das sich seinen Weg in die Kirche bahnte. Also geht es hier einerseits um das Gesetz, andererseits aber auch um die neue Schöpfung. Denn du kannst nicht über den neuen Bund sprechen, darüber sprechen, dass das Gesetz weggetan wird, ohne den neuen Bund und ohne die neue Schöpfung, den neuen Menschen, zu erwähnen. Das schauen wir uns jetzt an. Hier steht Paulus, Apostel nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir sehen hier, dass Paulus von Anfang an mit einer gewissen Nachdrücklichkeit schreibt. Er sagt unter anderem, ich bin Paulus, ich bin ein Apostel und nicht durch Menschen. Menschen haben damit gar nichts zu tun. Kein Mensch hat mich an diese Stelle gesetzt, sondern es war der Wille Gottes, der Wille Jesu Christi, der Wille des Vaters, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Paulus begründet seine Autorität und seine Stellung durch Christus. Und er macht es auf interessante Weise. Er tut es vom Beginn seines Briefes ab, was damals üblich war. Es war üblich, von Anfang an zu sagen, von wem der Brief geschrieben und an wen er gerichtet ist. Es geht weiter, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden, Plural, von Galatien. Auch an anderen Stellen redet Paulus davon, dass er eine Botschaft für viele Gemeinden hat. Paulus hat also nicht ein Wort für eine Gemeinde gehabt und ein anderes Wort für eine andere Gemeinde. Natürlich gab es in den Gemeinden unterschiedliche Situationen, aber die grundlegende Lehre hat Paulus zu allen Gemeinden gebracht, die er gesucht hat. Und wenn es in einer Gemeinde Schwierigkeiten gab, hat er in einzelnen Briefen darauf reagiert. Er hat ihnen gesagt, wie sie das Problem beseitigen, aber auch, wie sie verhindern, dass es wieder auftritt. Dabei bezog er sich immer auf die neue Schöpfung, den neuen Menschen. Das wollte ich auch heute schon zu einem früheren Zeitpunkt sagen. Wenn ein Diplomat ausgebildet wird oder wenn die Kinder eines Königs gelehrt werden mussten, dann müssen wir daran denken, dass die Lehrer keine höhere Position hatten. Trotzdem musste der Lehrer den Prinzen unterrichten. Dabei durfte er ihn nicht barsch zurechtweisen. Er durfte es nicht an Respekt fehlen lassen. Dennoch hatte er die Aufgabe, den Prinzen auf Fehler hinzuweisen. And yet he had to have an authority over the prince to be able to get the prince to do a certain thing. So whenever a prince was in training, der Lehrer musste dann vielleicht sagen, Majestät, ich möchte, dass ihr das so macht, denn so handeln Könige oder auf diese Weise handeln Könige. Und wenn der Prinz einen Fehler gemacht hatte, muss der Lehrer sagen, nein, nein, wir tun so etwas nicht, denn das ist nicht, wie ein König agiert. Er konnte nicht sagen, schau dich nur an, schon wieder vermasselt, denn das hätte den Lehrer vielleicht den Kopf gekostet. Und Gott redet auf die gleiche Weise mit uns. Er sagt nicht zu uns, nein, du Trottel, schau, wie schlecht du bist, oh, du bist schrecklich, du bist furchtbar. Wirst du das je lernen? Nein, er sagt zu dir, hör zu, du hast dieses Problem mit Alkohol. Und ich will nicht verhindern, dass du dich amüsierst. Ich sage dir nur, so handelt ein König nicht. Verstehst du? Auf diese Weise benimmt sich kein Prinz. Du repräsentierst das Königreich. Geh nicht los und trink nicht besinnungslos. Schlaf nicht mit jeder Frau. Nimm dir nicht einfach, was dir nicht gehört. Es passiert gelegentlich, dass ein bekannter Prediger in einen Skandal verwickelt wird. Je bekannter sein Name ist, umso größer der Skandal. Or who they're kin to. Aber auch wenn ein Verwandter eines Predigers Schlagzeilen macht, beschädigt das den Namen des Predigers. That has a bigger name that you see throughout the article more than the person that fell. Right? It's not right. But then the world is not responsible for policing us. Es ist aber nicht die Aufgabe der Welt, uns Christen zu disziplinieren, sondern wir sollten uns selber im Zaum halten. Dabei bin ich absolut für den Aufbau der Gemeinde. Auch Gemeindezucht ist auf Wiederherstellung ausgerichtet. Es geht nicht darum, Geschwister fallen zu lassen, sondern sie wieder aufzubauen. Aber dieser Prozess der Wiederherstellung sollte überwacht werden. Und man sollte sich dafür Zeit nehmen, damit man sicherstellen kann, dass dieser Mensch wirklich wiederhergestellt ist. And not just a PR thing. Okay? Now, there's two or three that come to mind just real quick. Da kommen einem gleich zwei oder drei Namen in den Sinn. Yeah, let's push pause on the recording. Vielleicht sollten wir kurz bei der Aufnahme auf Pause drücken. Nein, es ist wirklich traurig. Es gab Bibellehrer, durch die ich sehr gesegnet wurde. Ich hörte ihre Predigten. Sie waren fantastisch. That I listened to some of their material that has been just phenomenal. I mean, the Spirit of God is working through that. Der Geist Gottes konnte so stark durch sie wirken. Wenn man dann etwas Schlimmes über diese Person hört, was sich dann als wahr herausstellt. Und zuerst mal war ich sehr traurig, denn du hasst es, zu hören, dass ein Bruder gefallen ist. But then you're also shocked, and then you start thinking. Aber du bist auch beunruhigt, weil du nämlich denkst, ich habe ganze Stapel Kassetten von ihm. Damals gab es keine CDs. Was mache ich jetzt mit den vielen Kassetten? Kann ich mir sie nochmal anhören, jetzt wo ich weiß, was er getan hat? Oder werde ich sie mir anhören und daran denken, wer er vorher war? War er das überhaupt? Oder war er schon immer so? Und hat einfach Gott trotzdem durch ihn gewirkt? Und ich bin sehr gesegnet, weil ich mir diese Vorträge trotzdem anhören kann, auch wenn der Prediger gestürzt ist. Denn ich weiß, dass Gott auch durch kaputte Instrumente saubere Töne spielen kann. Und ich trage niemand etwas nach, denn ich möchte auch, dass mir nichts nachgetragen wird. Ich habe genauso viel Mist gebaut wie andere. Ich will barmherzig sein. Ich erinnere mich an einen Prediger, der in einen Skandal verwickelt war. Ich war ziemlich schockiert, obwohl ich etwas ahnte. Aber seine Predigten waren so sehr hilfreich für mich. Durch ihn konnte ich viele Dinge sehen und verstehen. Als der Skandal kam, das war vor allem anderen traurig. Er kam in den Nachrichten und er wurde zum Aussätzigen. Niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Niemand wollte ihn gekannt haben. Und ich bekam sofort Anrufe, weil bekannt war, dass ich diesen Prediger kannte. Ich bekam Anrufe und E-Mails. Hast du das über ihn gehört? Ich sagte, ja, das habe ich gehört. Und sie fragten, was wirst du tun? Kannst du das glauben? Sie fragten, hast du irgendwelche Vorträge oder CDs, wo du seinen Namen erwähnst? Dann kannst du die nicht mehr verkaufen. Und ich dachte mir, Moment mal, ich werde mich nicht von ihm abwenden. Und ich habe mich hingesetzt und ihm einen Brief geschrieben. Dann rief ich ihn an und sagte ihm, ich halte zu dir. Wenn du jemanden zum Sprechen brauchst, mir ist egal, wer dich verurteilt, ich bin für dich da. Wenn du jemanden zum Sprechen brauchst oder wenn du mit jemandem beten willst, bin ich für dich da. Ich glaube, dass Gott in deinem Leben wirkt. Und schließlich bekam ich seinen Antwortbrief. Er war in der ganzen Welt bekannt. Er hatte einen sehr großen christlichen Dienst. Er hatte eine Menge einflussreiche Freunde. Aber er schrieb mir, mein Brief und mein Anruf wäre das erste gewesen, was ihn ermutigt hätte. Die meisten anderen Christen hätten ihm geschrieben, dass er sie bitte nicht mehr kontaktieren soll. Deswegen verstecken die meisten Prediger ihre Probleme. Sie gehen nicht zu anderen Christen, um diese Probleme zu lösen. Man darf in diesem Beruf keine Probleme haben. And so when you look at things of the kingdom, that's not how kingdom is conducted. But we need to realize also there has. Aber so können wir das Königreich nicht führen. Wir müssen verstehen, dass es hier um unsere Heiligkeit geht. Und ich rede hier nicht über Kleidung. Ich rede hier nicht über Make-up. Ich rede davon, heilig vor dem heiligen Gott zu leben. Lasst mich euch sagen, die meisten Christen wandeln deswegen nicht in Kühnheit, weil sie nicht in Heiligkeit leben. Denn wenn du nicht heilig lebst, nicht sauber lebst, dann zerbricht das deine Zuversicht in sein Handeln durch dich. Ja, du vertraust Gott, aber du vertraust nicht mehr darauf, dass Gott durch dich handeln wird. Und es ist immer gut, wenn man sagen kann, ich will nicht sagen, dass ich nie einen Fehler gemacht habe. Aber ich kann euch sagen, ich bin mit Gott im Reinen und den Menschen im Reinen. Der Feind hat keine Möglichkeit, mit etwas zu drohen, was nicht ans Tageslicht kommen darf. Amen? Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Zustand zu erreichen. Erstens, mach keinen Unsinn. Das ist immer hilfreich. Und es ist auch gut, mit weniger Sünde zu leben. Und die zweite Möglichkeit ist, zu sterben. Dann hast du keine Angst mehr davor, dass, wenn du in Sünde fällst, der Feind es an die große Glocke hängt. Denn das benutzt der Feind, um dich ruhig zu stellen. Er wird es benutzen. Wenn zum Beispiel ein Regierungsmitarbeiter unter Spielsucht leidet oder unter einem anderen Problem, dann wird ein gegnerischer Geheimdienst, der diese Person beobachtet, dieses Laster herausfinden und versuchen, es zu verstärken. Der Feind wird sagen, wir wissen, was du machst, gehorche uns, oder wir werden es an die Öffentlichkeit bringen. Und dann verstummen diese Leute. Und genau das macht der Teufel auch bei Christen. Und ich sage immer, die Sünde, die du verteidigst, ist die Sünde, in der du wahrscheinlich selbst steckst. Die Sünde, über die du nicht sprechen willst, die du nicht angreifen willst, ist in der Regel die Sünde, die du selbst tust. Oder es gibt einen ähnlichen Grund für dich, nicht gegen diese Sünde vorzugehen. Vielleicht liegt irgendeine Schuld vor, an der du teilhast. Die Lösung ist, dem Ganzen zu sterben. Und zweitens, lebe richtig vor Gott, dass der Teufel kein Druckmittel hat. Jesus konnte sagen, der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Er konnte nichts gegen Jesus vorbringen. Der Grund, warum du nicht mehr sündigst, ist nicht, damit du nicht in die Hölle kommst, sondern du sündigst nicht, weil Sünde deine Wirksamkeit für das Königreich einschränkt. Und du sündigst nicht mehr, weil Sünde Gefangenschaft bedeutet. Es reicht nicht zu sagen, meine Sünde wurde bezahlt. Denn Menschen sind durch Sünde in Knechtschaft und sie wollen frei sein. Du kannst es nennen, wie du willst, aber Menschen wollen frei sein. Und nur wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber um das zu tun, sollten wir denjenigen, die gefallen sind, mit Liebe begegnen. Sollten versuchen, ihnen wieder aufzuhelfen. Anstatt sie links liegen zu lassen, anstatt sie zur Seite zu schieben und zu sagen, ich kenne dich nicht mehr. Das ist nicht immer einfach, aber es ist nötig. Paulus schrieb an die Gemeinden, und was er an eine Gemeinde schrieb, schrieb er an alle Gemeinden. Und was er predigte, predigte er allen Gemeinden. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass wir in unseren Gemeinden betonen, das ist unsere Kirche. Wir sind eine Gemeinde, die Christus bezeugt. Wir sind eine Gemeinde, die evangelistisch ist. Seelen. Alles, was zählt, ist, Seelen zu gewinnen. Oder eine Kirche sagt über sich, wir sind eine Befreiungskirche. Egal, was du für ein Problem hast, der Grund ist ein Dämon und wir werden dich befreien. Oder es ist eine Heilungsgemeinde oder eine andere Selbstaussage. Man bekommt den Eindruck, als gäbe es verschiedene Arten von Gemeinden, obwohl es doch nur die eine Art geben sollte, wo Menschen zum Ebenbild Christi aufgebaut werden. Nicht zum Ebenbild des Heilers, nicht zum Ebenbild des Befreiers, sondern zum Ebenbild Jesu Christi. Sein Vorbild ist vollständig. Damit kannst du in jedem Bereich Menschen dienen, die Herrlichkeit Gottes und die Güte Gottes zeigen. Nicht nur in dem Bereich, von dem du vielleicht glaubst, dass er die meisten Menschen anzieht. Bei manchen Gemeinden habe ich das Gefühl, dass sie mich nur deswegen einladen, weil sie eine größere Besuchermenge haben möchten. Wenn die Gemeindefinanzen sinken, kriege ich einen Anruf. Weil sie hoffen, dass die Kollekte an dem Sonntag dann auch besonders groß wird. Aber wir sollen keine Gemeinde mit spezieller Ausrichtung sein. Wir müssen eine Gemeinde sein, die Christus repräsentiert. Um das zu erreichen, ging Paulus zu den Gemeinden und erklärte allen die gleichen Grundlagen. Und wenn sie ein Problem hatten, schrieb er ihnen die Lösung dieses Problems, erklärte ihnen, warum es passierte und was sie tun sollten, damit es nicht wieder auftritt. Paulus beginnt seinen Brief damit, dass er ein Apostel ist. Wisst ihr, ich hatte Streitgespräche oder eher Diskussionen mit anderen, die sagen, ja, der fünffältige Dienst oder der vierfältige Dienst, wie immer du es nennen willst, das sind keine Ämter, sondern das sind Funktionen. Ich denke auch, dass es Funktionen sind. Ich denke, dass es keine, in Anführungszeichen, Titel sind, sondern vielleicht eher Beschreibungen von dem, was Menschen tun. Ein Evangelist evangelisiert, ein Hirte behütet. Aber wir müssen auch erkennen, wenn wir über den vierfältigen oder den fünffältigen Dienst sprechen, dann müssen wir daran denken, dass diese Dienste in die Gemeinde gegeben sind und dass sie immer in der Gemeinde geschehen. Amerika hat seit ein paar hundert Jahren einen Präsidenten. Und egal, wer der Präsident ist, es gibt das Amt des Präsidenten. Genauso die Gemeinde. Gott hat in die Gemeinde Apostel gesetzt. Und in den USA hat die Regierung Präsidenten, Vizepräsidenten und Kongressmitglieder eingesetzt. Solange du alles unter dem Gesichtspunkt der Religion siehst, denkst du an Kirche, an das, was du gewohnt bist. Aber wir müssen eher an ein Königreich denken, und dann ändert sich alles. Jetzt geht es um Regierung, um das Amt des Apostels, das Amt des Propheten, das Amt des Evangelisten, des Hirten, des Lehrers. Das sind Ämter in der Regierung Gottes. Ihr Zweck ist das Wohl der Gemeinde, das Aufbauen der Jünger zum Ebenbild Christi. Es sind Regierungsämter in der Gemeinde. Hier in Amerika heißen die Prediger auch Minister, aber in anderen Teilen der Welt, in Großbritannien, auf den Bahamas, in Barbados, in Australien, in Kanada, hat die Regierung Minister. Es gibt den Prime Minister. Es gibt Minister mit verschiedenen Zuständigkeitsbereichen. Und es ist interessant, in Amerika haben wir das State Department und in Großbritannien heißt es Außenministerium, das Foreign Ministry, und ihre Beamten werden Minister genannt. Und Minister bedeutet Diener. Vielleicht, wenn wir hier unsere Regierungsbeamten auch wieder Minister nennen würden, würden sie vielleicht wieder zu einer dienenden Haltung zurückfinden, anstatt sich wie Könige aufzuführen. Das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Sie glauben, dass wir für sie arbeiten und nicht umgekehrt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber die Minister in der Gemeinde müssen dich und sich selbst als Teil des Leibes Christi begreifen. Du selbst musst dich als Diener seiner Regierung ansehen. Als Minister, als ein Diener, als ein offizieller Vertreter, der das Recht hat, die Politik der Regierung zu verkünden, die er vertritt. Das Königreich Gottes. Paulus beschreibt sich selbst als Paulus, ein Apostel. Das ist ein bedeutsamer Begriff, aber es war damals kein religiöser Begriff, versteht ihr? Es war kein in der Religion benutztes Wort. Zu seiner Zeit wurde es für Diplomaten benutzt. Commissioned Ein Botschafter, ein Regierungsvertreter, der beauftragt war, eine Botschaft seines Königreichs oder der Regierung, die er repräsentierte, in einem anderen Gebiet zu verkünden und sicherzustellen, dass die Verordnung dort umgesetzt wird. Apostel wurden also von der Regierung ausgesandt. Es waren Regierungsbeamte, die mit einem Auftrag unterwegs waren. Der Auftrag bestand darin, die Politik des Königs, der sie geschickt hatte, umzusetzen. Sie hatten seine ganze Autorität hinter sich. Und das wollte Paulus hiermit ausdrücken. Wir lesen Paulus, ein Apostel, und denken, oh, der heilige Apostel. Besonders religiöse Menschen sagen dann, du verstehst das nicht. Das waren die Apostel. Es waren heilige Männer. Sie wanderten mit Jesus selbst. Heilige Männer. Nein, sie waren nicht heilig, bevor er sie traf. Sie wurden später seine heiligen Apostel. Aber als er sie traf, waren sie ein Haufen unheiliger, leicht riechender Fischerleute und Zolleintreiber, die sich um alles gestritten haben, darüber, wer neben ihnen sitzen darf, darüber, wer der Größte ist. Zwei riefen sogar ihre Mutter zu Hilfe. Das ist kein hohes Niveau. Du streitest dich und rufst deine Mutter zu Hilfe? Kommt schon. Wer wird gegen eine Mutter gewinnen? Versteht ihr? Als Paulus sagte, er wäre ein Apostel, und er sagte es immer wieder, ich bin ein Gesandter für Christus. Ich bin ein Gesandter. Ich bin auf eine Mission geschickt. Ich bin ein Apostel. Ich führe einen Auftrag aus. Ich habe den Auftrag bekommen, die Botschaft zu nehmen und das Königreich zu anderen Orten zu bringen. Er dachte, ich will nicht an Stellen gehen, wo es schon Christen gibt. Ich will an die Orte gehen, wo Christi Name unbekannt ist. Ich möchte ein Pionier sein. Ich möchte die Botschaft an Orte bringen, wo sie noch niemand gehört hat. Er beginnt hier damit, festzustellen, dass er ein Apostel ist. Und dann sagt er, wenn ihr wissen wollt, wie der Beweis meines Amtes aussieht, ich habe zwei Beweise. Der erste Beweis seid ihr selbst. Ihr seid der Beweis meiner Apostelschaft, weil ich euch geboren habe. Ich kam zu euch, ich brachte euch zur Welt, gründete die Gemeinde, die Zusammenkunft, die Ekklesia, das Kabinett. Nicht unbedingt der Kongress, aber das Kabinett. In jeder Stadt, in die er kam. Stellt euch das römische Weltreich vor und wie sie die Dinge handhabten. Wenn die Römer ein Gebiet erobert hatten, dann haben sie es nicht so gemacht wie andere Dynastien vor ihnen. Diese Königreiche haben die Leute verschleppt, genau wie die Israeliten verschleppt wurden von den Assyrern oder von den Babyloniern, die Israel besiegten und die Bevölkerung verschleppten. Die Römer taten das nicht. Sogar die Griechen taten das nicht mehr. Die Römer machten es so. Wenn sie ein Gebiet erobert hatten, löschten sie allen Widerstand aus. Sie sagten den Menschen, okay, wir werden euch in Frieden leben lassen. Man nannte es den Pax Romana. Und wir werden euch beschützen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr in Frieden leben könnt. Ihr braucht nur Steuern zu zahlen. Ihr zahlt uns Steuern. Ihr könnt eure eigene Regierung bilden. Wir werden ein Auge darauf haben. Und solange ihr nicht glaubt, dass ihr die Macht habt, ist alles in Ordnung. Sobald ihr das denkt, werden wir euch umbringen. Sie setzten einen offiziellen Vertreter Roms ins Land, wie zum Beispiel Pontius Pilatus. Trotzdem gab es einen König Herodes, der aber tatsächlich kein König war, denn er musste einem römischen Beamten gehorchen, einem Beamten der unteren Ebene. Caesar regierte also einen großen Teil der Welt, ohne jemals Rom verlassen zu müssen. Er regierte von Rom aus. Er sandte Menschen aus, Gesandte, Botschafter. Aber es gibt einen Unterschied, der diese Betrachtung so interessant macht. Und ich möchte auch morgen bei unserem Gottesdienst darüber sprechen. Er sagte sich, wir bewegen uns in ein Gebiet, und wir werden es kolonisieren. Wir werden das Gebiet übernehmen und es militärisch befestigen. Und dann, anstatt Gefangene aus diesem Land herauszuführen, werden wir Familien aus Rom dorthin bringen und sie ansiedeln. Und diese Römer werden anfangen zu kolonisieren. Die Menschen dort werden anfangen, wie Römer zu leben, an Orten, die nicht Rom sind, die aber unter römischer Autorität stehen. Und dann werden andere Orte anfangen, wie Rom auszusehen. Seht ihr die Ähnlichkeit zum Evangelium? Gott möchte, dass wir an fremde Orte gehen, die nicht nach dem Himmel aussehen. Wir sollen sie kolonisieren und dafür sorgen, dass sie anfangen, wie der Himmel auszusehen. Wir sollen dort mit Gott leben, damit die Leute das sehen und sagen, oh, das ist ziemlich gut, unter der Herrschaft des Königreichs der Himmel zu leben. Diese Christen, und wir müssen daran denken, dass sie sich nicht selber Christen nannten, sondern dass sie von anderen als Christen bezeichnet wurden. Und vermutlich war es vorher eine abfällige Einordnung. Ach, du glaubst an diesen Jesus? Wir sollten so ein Leben führen, dass die Welt uns zuschaut und sagt, ja, wir wissen nicht, was mit euch los ist. Wir alle haben diesen West-Nil-Virus, der überall rumgeht und alle laufen ins Krankenhaus und die Krankenhäuser sind voll, aber ihr werdet nicht krank. Das ist beneidenswert. Wie macht ihr das? Wir leben im Königreich Gottes. Und was die wirtschaftliche Lage angeht, mir ist gekündigt worden und du arbeitest selbstständig und dein Betrieb wächst. Es sieht aus, als würde dich das alles kalt lassen. Ja, das stimmt auch, denn ich arbeite nicht unter der Wirtschaft dieses Landes. Unter welcher Wirtschaft arbeitest du? Unter dem Königreich der Himmel. Erzähl mir mehr davon. Und damit kolonisierst du, denn die Menschen wollen das auch. Und dann kannst du ihnen erklären, wie gut Gott ist. Und die Güte Gottes wird sie zur Buße führen. Und so tat das Paulus. Paulus sagte, so ein Bote will ich sein. Ich gehe an Orte, wo der Name Christus unbekannt ist und werde dort eine Versammlung gründen. Ein Kabinett, eine Gruppe von Menschen, herausgerufene Älteste eines Gebiets, die die Botschaft kennen, die anderen Menschen helfen können, der Botschaft entsprechend zu leben. Dann nahm er Timotheus mit sich, einen jungen Mann, der ihm später einen Brief schrieb und darin jammerte, ach, sie mögen mich nicht, weil ich zu jung bin. Sie sagen, dass ich es nicht bringe. Paulus schrieb ihm zurück, Timotheus, reiß dich zusammen. Sei ein Soldat. Ertrag das Schwere. Hör auf zu jammern. Kein Jammern mehr. Tu deinen Job. Tu, was du tun sollst. Ich weiß, was in dir steckt. Hör nicht auf sie. Sie kennen dich nicht. Aber ich kenne dich. Du bist mit mir unterwegs gewesen. Du kennst mich und ich kenne dich. Ich weiß, was in dir steckt. Ich kenne deine Mutter und deine Großmutter. Ich weiß, was sie in dir sehen. Und ich weiß, was Gott in dich gesteckt hat, als ich dir meine Hände auflegte. Ich weiß, dass du echten Glauben hast. Jetzt hör auf zu jammern und ertrag das Schwere. Sei ein guter Soldat und schluck's runter. Halt den Mund und erledige den Auftrag, den ich dir gegeben habe. Tu das, warum ich dich dorthin gesetzt habe. Ich hatte dir befohlen, durch das ganze Gebiet zu gehen und Älteste zu berufen. Du solltest sie all das lehren, was ich dir beigebracht habe. Alles, was du aus meinem Mund gehört hast. Du weißt, wie ich lebe. Du hast es selbst erlebt. Sie sollen mich nachahmen, genauso wie du mich nachahmst. Das meinte Paulus. Er sagte ihm, hör nicht auf ihr Reden. Du fängst jetzt an und du setzt in jeder Stadt Älteste ein. Ist euch aufgefallen, und können wir einfach mal für einen Moment die religiöse Zwangsjacke ausziehen und einfach mal darüber nachdenken? Timotheus war ein junger Mann, offensichtlich so jung, dass einige ihn nicht ernst genommen haben. Du weißt doch gar nicht, wovon du redest. Du bist doch viel zu jung. Ich erinnere mich daran, wie ich in meinen frühen 20er Jahren war. Da dachte ich eines Tages, ich kann es gar nicht erwarten, dass ich graue Haare kriege. Denn alle dachten, dass ich unmöglich wissen könnte, worüber ich rede, weil ich sehr jung war. Aber ich habe weiter gepredigt. Ich dachte mir immer, irgendwann werde ich grau werden und dann werden sie glauben, dass ich weiß, wovon ich rede. Aber nicht meine Haare wurden zuerst grau, sondern mein Bart. Es störte mich nicht. Tatsächlich gab es Leute, die mich vor ungefähr einem Jahr fragten, tönst du dein Haar? Nein, denn zu der Zeit hatte ich kein einziges graues Haar. Und jetzt kommt es hier und da mal zum Vorschein. But Aber Timotheus war ein junger Mann. Er war kein Theologe. Er hatte keine legendäre Abstammung. Und er hatte nicht den vollkommenen Lebenslauf. Paulus geht in ein Gebiet und setzt Timotheus dort ab. Vorher predigte er, versammelte Menschen und lehrte sie. Dann drehte er sich um und bevor er geht, sagt er, okay, dieser junge Mann hier, den ich trainiert habe, dem habe ich alles beigebracht, was ich weiß. Den setze ich über diese Versammlung ein. Paulus schreibt also Folgendes an Timotheus. Timotheus, tu die Arbeit eines Evangelisten. Beweise ihnen, dass du diesen Dienst ausführen kannst. Zeig es ihnen. Ich lasse dich dort. Zeig mir, was du drauf hast. Timotheus hätte natürlich sagen können, ich muss dir gar nichts zeigen. Aber damals verstand man, was Loyalität bedeutet. Paulus hatte ihn ausgebildet und es war seine Ehre, Paulus zu respektieren und zu tun, was ihm aufgetragen war. Paulus lässt ihn also zurück. Aber für uns ist wichtig zu wissen, dass Timotheus keine akademische Ausbildung hatte, keinen Doktorgrad irgendeiner Universität. Timotheus hatte nichts von dem, was wir als so notwendig für die Mission ansehen. Aber er war mit Paulus herumgereist, er kannte seine Lehre. Und Paulus sagte zu ihm, ich lasse dich jetzt hier und setze dich als Verantwortlichen ein. Aber ich will nicht, dass du Papst Timotheus wirst, versteht ihr? Ich möchte nicht, dass du der nächste Papst wirst oder dich wie ein Papst benimmst. Ich lasse dich hier, damit du Älteste einsetzt. In jeder Stadt, die in der Nähe ist. Und dass du in jede Stadt gehst, in der wir gewesen sind, und die Gemeinden dort festigst. Du rufst dort Älteste zusammen. Und du setzt sie ein als Älteste, damit sie über die Arbeit dort und den Ort die Verantwortung übernehmen. Als Außenposten, als Mission. Und ich meine damit keine Mission wie zum Beispiel einen Auftrag, sondern so wie es in England, Kanada und Australien verstanden wird, als Konsulat, als Auslandsvertretung. Es ist ein vorgeschobener Posten in fremdem Land. Du hast deine Flagge in fremdem Land aufgesteckt und sagst, von hier aus werden wir unser Land und die Ziele unserer Nation voranbringen. Er sagte zu Timotheus, ich lasse dich jetzt hier. Ich weiß, dass du jung bist. Ich weiß, dass dir die Leute es nicht leicht machen werden. Aber ich lasse dich trotzdem hier, denn ich habe Vertrauen in dich, dass du ihnen all das erzählst, was ich dir beigebracht habe. Alles, was du tun musst, Timotheus, du musst keine große Offenbarung weitergeben, sondern wiederhole einfach, was du von mir gehört hast. Wiederhole es einfach. Und dann setzt du die Ältesten ein, du berufst sie. Du setzt sie in diese Ekklesia, dieses Kabinett, dessen einziger Zweck es ist, die Politik des Himmelreichs in diesem Gebiet umzusetzen. Das war's. Nichts Religiöses. Beziehung zum Vater. Regierung. Die Regierung liegt auf den Schultern Jesu. Und er hat sie an seine Jünger weitergereicht, um die Herrschaft Gottes zu verbreiten. Die Kranken heilen, die Aussätzigen reinigen, all das ist kein Werbemanöver, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, sondern es ist das Leben im Königreich. Die Gefangenen zu befreien, ist das Leben im Königreich. Wenn du Schulden in deinem Land hattest und Asyl in einem anderen Land findest, dann folgen dir deine Schulden nicht. Du fängst mit einer reinen Weste an. Er ließ Timotheus zurück und sagte ihm, Timotheus, festige dort das Königreich. Sammle um dich ein Team von Regierungsbeamten des Himmels, die dort im Land das Königreich Gottes demonstrieren. Sei dort ein Sauerteig. So wie Jesus sagt, dass das Königreich der Himmel wie ein Sauerteig ist, der sich überall verbreitet. Timotheus, du nimmst diesen kleinen Leib von Gläubigen und setzt sie mitten in diese Welt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und inmitten dieser Welt werdet ihr als Sauerteig des Königreichs aufgehen und die Hindernisse überwältigen. Krankheit und Dämonen werden vor dem Namen Jesu in die Knie gehen und du wirst das Königreich vergrößern. Als Paulus sagte, ich bin ein Apostel, wollte er nicht sagen, ich habe ein hohes religiöses Amt. Darum ging es ihm nicht, sondern er sagte stattdessen damit, ich bin ein Botschafter der Regierung, die nicht besiegt werden kann. Ich bin ein Botschafter der Regierung, die kein Ende haben wird. Amen. Und genauso musst du dich sehen. Du sagst, aber ich bin kein Apostel. Das musst du auch nicht sein, aber du bist ein Bürger des Himmels. Und als ein Bürger des Himmels lernst du zu leben und zu handeln, wie Bürger des Reiches Gottes handeln. Und du hast Privilegien. Aber wo immer Privilegien sind, da ist auch Verantwortung. Autorität gibt es nur mit Verantwortung. Wenn du Autorität über ein Kind hast, dann hast du auch die Verantwortung für das Wohlergehen dieses Kindes. Und wenn du die Verantwortung über das Kind nicht wahrnimmst, dann wird dir der Staat das Kind wegnehmen. Wenn du also Autorität willst, dann übernimm Verantwortung. Es ist ganz einfach. Paulus schreibt also, Paulus, ein Apostel, oh, es ist 12, ich muss euch zum Essen schicken. Nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Er sagte also, wenn ihr meinen Stammbaum wissen möchtet, hier ist er. Und er begründet das. Ich kann euch zwei Gründe nennen, warum ich ein Apostel bin. Zuerst mal ihr selbst. Ihr seid ein Argument. Denn ich habe euch geboren, ich habe Zeit aufgewendet, ich habe euch mit Wehen geboren und das soll nicht umsonst sein. Und es war anstrengend, denn ich wollte sicher gehen, dass ihr in das Königreich Gottes hineingeboren werdet. Und wenn ihr noch einen Beweis haben möchtet, einfach, schaut auf die Narben auf meinem Körper. Seht, was ich erduldet habe, damit ich euch das Evangelium bringen konnte. Schaut euch an, was ich durchgemacht habe. Ich habe Schiffbruch erlitten. Ich bin geschlagen worden. Ich bin ausgepeitscht worden. Ich bin weit gelaufen und ich bin hungrig gewesen. Häufig hatte ich keine Bleibe, sondern bin von Ort zu Ort gegangen. Er sagte, es gibt Leute, die mit langen Limousinen zu euch kommen und sich als Apostel ausgeben. Mit manikürten Fingernägeln, mit Leibwächtern, die ihnen die Aktenkoffer tragen. Und ihr habt sie überprüft und herausgefunden, dass sie falsch sind. Um einen Apostel zu erkennen, seht auf das, was er erträgt, um euch die Botschaft Gottes zu bringen. Diese Männer kommen wie Wölfe in eure Versammlung und sie sind nur hinter euren Spenden her. Kenneth Hagin hat das sehr gut ausgedrückt. Er sagte, diese Leute legen leere Hände auf leere Köpfe. Paulus sagte, ich verkünde die Botschaft, aber ihr müsst sie annehmen und darauf handeln. Er sagte, mein Leiden ist der Beweis meines Apostelamts. Paulus sagte nie, ich bin ein heiliger Apostel, seht mich an. Das sagte er nicht. Er sagte, ich habe einen Auftrag, den ich ausführen werde, bis ich sterbe. Der Teufel kann mich nur noch stoppen, indem er mich umbringt. Und das hat er schon versucht, aber er konnte es nicht. Was meinst du, er konnte es nicht? Paulus selbst sagte, es sieht so aus, als wäre es an der Zeit für mich zu gehen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Sie haben zwar damit gedroht, mich umzubringen, aber ich überlege noch. Wir schauen mal. Ja, ich würde liebend gerne gehen, aber ich denke, die Gemeinde braucht mich noch, also werde ich noch eine Weile hierbleiben. Das schrieb er, während er an einen römischen Soldaten gefesselt war. Ihr könnt euch vorstellen, was der Soldat dachte, während er Paulus über die Schulter schaute. Dieser Typ denkt, dass er hier entscheidet. Dann sind alle auf dem Schiff und das Schiff kommt in diesen großen Sturm. Und dann sagt Paulus, hört mal zu, habt keine Angst. Ein Engel des Herrn hat mir gesagt, dass ihr in Sicherheit seid, solange ihr bei mir bleibt. Wenn ihr jetzt von Bord geht, könntet ihr sterben. Bleibt einfach hier bei mir und alles wird gut, denn ich werde ankommen. Stimmt's nicht? Und schließlich hörten alle auf ihn. Also der Kapitän des Schiffes und die römischen Soldaten, alle hören auf den Gefangenen. Er hatte das Sagen. Und warum war er auf dem Schiff? Es gab einen Aufstand wegen Paulus und er wurde gefangen genommen. Sie begannen ihn zu schlagen und da sagte er, so behandelt ihr einen römischen Bürger und alles änderte sich. Was meinst du damit, ein römischer Bürger? Ich bin ein römischer Bürger. Was sie machten, durften sie nicht mit römischen Bürgern machen. Sie konnten es vielleicht mit den Einheimischen. Sie wollten ihn also gehen lassen, aber da hatte er sich schon auf Cäsar berufen. Und wenn man sich auf Cäsar berief, dann hatte man das Recht, vor Cäsar gebracht zu werden. Und das konnte man nicht mehr zurücknehmen. Wenn man sich auf Cäsar berief, dann hatte man das Recht, vor ihn geführt zu werden. Versteht ihr? Er war Bürger eines Königreichs und jeder um ihn herum musste seine Rechte anerkennen. Er konnte nicht wie jeder andere behandelt werden. Auch für uns gibt es Zeiten, in denen wir sagen, nein, nein, nein, nein. Ich berufe mich auf Christus. Es gefällt mir nicht, wie ich behandelt werde. Krankheit und Gebrechen, ich mag euch nicht. Ich mag nicht, was ihr mir antut. Ich berufe mich auf Christus. Und Krankheit, willst du wirklich in die Gegenwart Christi mit mir gehen? Komm mit mir in die Gegenwart Christi. Lass uns sehen, wie es dir dort geht. Die Krankheit wird zu dir sagen, nein, nein, geh allein, ich bleib hier. Das hört sich verrückt an. Nein, es ist das Königreich. Versteht ihr? Das gilt für euch. Ihr gehört zu einem anderen Königreich. Du fragst, was ist mit dem neuen Menschen? Wie glaubst du, kommst du ins Königreich? Du musst ein neuer Mensch werden, um dorthin zu kommen. Es gehört alles zusammen. Der neue Mensch und das Königreich Gottes. Es gehört alles zusammen. Der neue Mensch lebt im Königreich Gottes, einem anderen Königreich, mit neuer Autorität. Dir ist eine hohe Stellung gegeben. Deine Aufgabe ist es, das Königreich Gottes hier auszubreiten. Du bist nicht hier, um ein schönes Leben zu haben. Verstehst du? Du bist auch nicht hier, um ein bequemes Leben zu haben. Du bist hier, um das Königreich Gottes zu vergrößern, um es voranzutreiben, um die Gefangenen freizusetzen, nicht um herauszufinden, wie du reich werden kannst. Der reichste Mann auf dem Friedhof liegt trotzdem auf dem Friedhof. Und es ist traurig. Steve Jobs ist tot. Er war sehr reich. Und anscheinend war er praktizierender Buddhist. Aber all sein Geld hat ihm nicht geholfen, weil er die wahren Reichtümer nicht hatte. Er hat die kostbare Perle nicht gefunden. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben diese Perle. Wir könnten sie verbergen, aber wir sollen das Königreich Gottes vergrößern. Wir sollen Gefangene freisetzen. Wir sollen solche Jünger sein, denen er bei seiner Rückkehr sagt, du warst treu über eine Stadt, ich werde dich über zwei setzen. Wir sollen nicht denken, ich will hoffen, dass ich gerade mit letzter Not noch in den Himmel komme. Ich versuche einfach nur anzukommen. Vor ungefähr 30 Jahren bin ich und ein Freund in eine Gemeinde gegangen. Ein winziges Gebäude. Es würde in diesen Raum hier reinpassen. Sie hatte den erstaunlichen Namen Kirche Jesu Christi. Wir haben uns einfach verschiedene Gemeinden angeguckt, sind hier und dort gewesen. Wir saßen also dort, ich glaube, es war Mittwoch, und es begann mit Anbetungsliedern. Jemand kam und sagte, heute Abend ist Zeugnisabend, wir werden uns Zeugnisse anhören. Es war eine knallharte Pfingstgemeinde. Die Männer waren makellos rasiert, perfekt angezogen, in dreiteiligen Anzügen. Die Frauen, ich weiß nicht, ob welche da waren. Ich glaube schon. Hatten hohe Kragen, lange Ärmel, nein, kein Make-up. Hair to here. Aber die Haare ganz hochgesteckt, fantastische Frisuren. Denn sonst durften sie nichts an sich machen. Und dann fragte jemand, wer von euch möchte anfangen? Dann stand eine kleine Frau auf und sie fing richtig gut an. Ich wünschte, ich hätte es aufgenommen. Sie sagte, ich möchte dem Pfarrer danken und den Brüdern danken. Sie fängt mit der üblichen Einleitung an. Und ich möchte Jesus Christus danken, meinem Herrn und Retter. Und weil es hier so üblich ist, dankt sie Jesus mindestens dreimal. Und ich danke euch, dass ihr für mich betet, denn ich wünsche mir wirklich, dass ihr für mich betet. Denn der Teufel ist hinter mir her, schon die ganze Woche. Es war wirklich sehr schlimm. Und dann fängt sie an zu weinen. Und sie redet so schnell, dass man sie gar nicht verstehen kann. Wie der Sprecher am Ende eines Werbeclips. Und so macht sie weiter. Bitte betet, dass Jesus mich beschützt. Danke euch in Jesu Namen. Und dann plötzlich hört sie auf. Wir haben uns das alles angehört und dachten darüber nach. Es war einfach traurig. Diese Leute hatten keine Ahnung, wer sie waren. Keine blasse Ahnung. Ihr einziger Gedanke war, wenn ich mich nur an Jesus festhalten kann, damit er mich hier rausholt. Wenn ich mich nur lang genug festhalten kann. Es war erstaunlich. Ihr Ziel war, sich vor dem Teufel zu verstecken, vor dem Teufel wegzurennen, bloß verborgen bleiben, damit er sie nicht findet. Die Gemeinde hatte 20 Mitglieder und sie hatten keinerlei Auswirkungen auf die Stadt. Keinerlei Auswirkungen. Waren sie gerettet? Daran habe ich keinen Zweifel. Haben sie das Königreich vergrößert? Kein bisschen. Denn sie hatten keine Ahnung, wer sie sind. Sie hatten keine Ahnung von der Herrschaft, die sie ausüben sollten. Sie wussten nicht, wie man frei bleibt oder wie man ein Überwinder wird. Sie wollten einfach nur Überlebende sein. Aber wir müssen darüber hinauskommen, nur gerettet zu sein. Wir müssen anfangen zu überwinden. Und du überwindest durch das Blut des Lammes und durch das Wort deines Zeugnisses. Wir müssen am Bekenntnis unseres Glaubens festhalten. Und das sollte das Wort unseres Zeugnisses sein. Und das Bekenntnis deines Glaubens sollte sein: Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir kann alle Dinge tun. Es gibt nichts, was mich stoppen könnte, denn Christus lebt in mir. Das sind wir. Aber du musst auch so leben, wie es einem Botschafter für das Königreich Gottes entspricht. Du hast diplomatische Immunität. Du hast diplomatische Autorität. Du hast das Recht, Menschen aus dem Königreich der Finsternis zu befreien. Das ist die Wahrheit über dich. Ich freue mich schon drauf, anstatt Aufklebern und Visitenkarten mit der Aufschrift Prophet so und so oder Apostel so und so, irgendwann die Aufschrift Botschafter für das Königreich Gottes zu sehen. Soldat Jesu Christi. Gott sucht Soldaten und Generäle. Aber viele Leute wollen nur Soldaten sein, weil sie keine Verantwortung tragen wollen. Und viele Leute wollen zwar den Titel eines Generals haben, aber nicht die Verantwortung, die damit zusammenhängt. Bei mir hat sich etwas in den letzten anderthalb, zwei Jahren geändert. Es ist schwer zu erklären. Zuerst mal wollte ich nie Pastor einer Kirche sein. Wollte ich nicht. Ich habe es schon mal gemacht, aber es hat mir nicht gefallen. Ich liebe es, herumzureisen. Ich möchte nicht an einem Platz bleiben. Und das ist lustig, denn jetzt bin ich Aufseher von John G. Lake Ministries und dem International Apostolic Council und den Gemeinden, die wir überall gründen. Und das Seltsame ist, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, nachdem ich meine Position und die Verantwortung akzeptierte, für unsere gegründeten Gemeinden und für die Live-Teams, und auch wenn mein Herz für diesen Ort schlägt und ich es liebe, hier zu sein, und ich habe nie erwartet, dass ich das lieben würde, ich habe nie geglaubt, dass mir das Pastorenamt so gut gefällt. Zum ersten Mal in meinem Leben verstehe ich Paulus. Wenn er sagt, dass ihn die Sorge um die Kirchen täglich beschäftigt. Denn ich denke nicht nur an die Kirche hier, sondern auch an die Kirchen, die wir gründen. Aber die Sorge um diese Kirchen ist keine Bürde, sondern meine Verantwortung. Ich denke ständig, was passiert in Australien? Was passiert in Südafrika? Es ist gut, dass wir wachsen, aber wie geht es den Leuten dort? Ich war es gewohnt, einfach die Botschaft zu verkünden. Aber es geht um noch mehr. Es geht darum, einen Leib aufzubauen, der in der Lage ist, Menschen vor Gott zu stellen, die wie Jesus aussehen. Und das ist ganz anders, als nur die Botschaft zu verkünden, wenn du krank wirst, musst du Folgendes tun. Es ist ganz anders. Ja, diese Botschaft ist auch noch dabei, aber sie ist jetzt nur ein Teil. Es ist mehr. Das Wichtige ist jetzt, du musst in Christus aufwachsen. Wir müssen in der Lage sein, durch uns Christus zu repräsentieren, damit wir werden wie er. Keine Kirchengemeinde sein, die sich mit Händen und Füßen wehrt und sträubt, die gegeneinander streitet, wie Kinder auf dem Rücksitz eines Wagens. Er hat mich angefasst. Ich fasse dich gar nicht an. Hör auf, mich anzugucken. Ich schaue dich gar nicht an. Wir wollen doch nicht, dass Jesus zu uns sagt, soll ich jetzt nach hinten kommen? Wenn ihr nicht aufhört, halte ich an und wir fahren wieder nach Hause. Das wollen wir nicht. Wir wollen Soldaten sein. Wir wollen ihm die Trophäen bringen. Männer und Frauen, deren Leben sich geändert hat, die ihm ähnlich geworden sind. Die wir Jesus präsentieren können und zu ihm sagen, Jesus, das wollen wir dir bringen. Und dann wird er zu uns sagen, gut gemacht, sehr gut, ihr habt in meinem Sinn gehandelt. Das möchten wir von ihm hören. Geht jetzt zum Mittagessen. Wir sehen uns wieder um 2 Uhr. Als Paulus sagte, ich bin ein Apostel, wollte er nicht sagen, ich habe ein hohes religiöses Amt. Darum ging es ihm nicht, sondern er sagte stattdessen damit, ich bin ein Botschafter der Regierung, die nicht besiegt werden kann. Ich bin ein Botschafter der Regierung, die kein Ende haben wird. Und genauso musst du dich sehen. Du sagst, aber ich bin kein Apostel. Das musst du auch nicht sein, aber du bist ein Bürger des Himmels. Und als ein Bürger des Himmels lernst du zu leben und zu handeln, wie Bürger des Reiches Gottes handeln. Und du hast Privilegien. Aber wo immer Privilegien sind, da ist auch Verantwortung. Autorität gibt es nur mit Verantwortung.